Mystery, das funktioniert wie. Liebe ist nicht ohne Harmonie für die Hormone. Liebe erzeugt Schwingung unter richtiger Bedingung. Liebe hat den Duft, legt den Frühjahr in der Luft. Liebe ist Chemie, ja die schönste irgendwie. Und jeder braucht sie auch für den Kopf und für den Bauch. Liebe ist Chemie, ja die schönste irgendwie. Ohne diese gäb's uns nie. Liebe kennt auch Grenzen, hat gute Referenzen. Und Liebe liebt den Spaß, macht mehr Spaß als irgendwas. Liebe mit den Botenstoffen lässt die ganze Menschheit hoffen. Liebe ohne Kontingente über alle Kontinente. Liebe ist Chemie, ja die schönste irgendwie. Und jeder braucht sie auch für den Kopf und für den Bauch. Liebe ist Chemie, ja die schönste irgendwie. Ohne diese gäb's uns nie. Und jeder braucht sie auch für den Kopf und für den Bauch.